Tischologie. Butter hatten wir schon, was gibt's denn noch? Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Bestimmt mit einem Unzeichen. Ja, schätze ich auch. Salz und Pfeffer. Ja. Oh. 12 bis 13, aber nur 2 gefunden. Mhm. Auch kein Premium-Mitglied mit also Sicherheit. Auch kein Premium-Mitglied. Ja. Dann sag ich Tomate. Moment. Von 2007 bis 2007. Was gibt das? Minus einen oder einen halben Punkt? Gar keinen, oder? Keine Ahnung, mach du das mal. Du bist dran. Ketchup. Nee, es gibt nur Ketchup und Mayo. Gut, dann nimm Ketchup und Mayo. Oh, 13. Erst 14 Stück gefunden. Gibt auch keinen Punkt. Ja, so war's. Ich hab Birnenkompott. Okay. Ein Punkt. Mhm. Ist von 2012 bis 2013. Du bist dran. Nutella. Das gibt's bestimmt. Mit Sicherheit. Nutella-Toast gibt's auch. Siehst du? Die ganze Delikatessenabteilung ist aufgeführt. Ja. Vielleicht muss man, wie heißt das sonst, Haselnussaufstrich, aber ist ein bisschen lang. Oh, 4 bis 13. Wow. 9 Punkte, aber kein Premium. Ja. Premium gibt's noch einen extra Punkt für. Gut. Banane. Ah, von 6 bis 12. Ja, bitte. 6 Punkte. Ah, guck an. Was gibt's denn sonst noch bei Lebensmitteln? Joghurt vielleicht. Joghurt gibt's. Aus Freiburg. Okay. Kein Premium. Also, Joghurt aus Freiburg, 2 Punkte. 2 Punkte? Hat 2 Caches gefunden, oder wie? Nee, ist von, hat überhaupt gar keinen Cache bis jetzt gefunden. Das müsste eigentlich einen Abzug geben. Nee, ist von 2005, 6, 7, 2 Jahre Mitglied. Okay. Die sind alle nicht Premium, die was mit Essen zu tun haben. So, jetzt hat sicher der ein oder andere Hunger bekommen, aber hier geht es ja eigentlich um was ganz anderes. Ja, nämlich ums Essen, nee, ums Cachen. Eigentlich um interessante Cacher-Namen. Wir haben uns da jetzt ein kleines Spiel draus gebastelt. Genau. Es wird ja jetzt früher dunkel und wer schon alle Nacht Cache gemacht hat, so, der kann dann zu einem Gesellschaftsspiel übergehen mit Geocaching, indem man nach Cachern sucht, die Lebensmittelnamen hat. Und wenn man Premium findet, ist das schon mal ein Punkt. Ja. Und alle Cacher-Jahre gibt dann jeweils einen Punkt. Genau. Ja, und da sind wir schon auf so einige interessante Sachen gestoßen. Aber es gibt ja auch andere interessante Namen, die ganz lustig gemacht sind. Wie zum Beispiel STF oder FTF und TTF, ne? Ja, aber ich glaube, der FTF, der hat auch nur einen Punkt gefunden. Ja, okay. Ist wahrscheinlich so ein Account, um böse E-Mails zu schreiben oder so. Ja. Aber keine Geocaches zu finden. Was ich aber auch nicht verstehe, ist zum Beispiel, wo wir noch bei Lebensmitteln sind, die Gurke. 2004 angemeldet, das letzte Mal eingeloggt, 2013. Hat noch nicht einen Geocache gefunden und noch nicht ein Trackable gelockt. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum solche Accounts, die jetzt gar nicht mehr aktuell sind, auch nicht gelöscht werden, oder? Ja gut, das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, die sind ja irgendwo gespeichert und sind ja so, weiß ich nicht, ob man das nachvollziehen kann. Man könnte höchstens vielleicht in die Bestimmungen mit reinnehmen, dass man sagt, wenn ich mehr wie, keine Ahnung, 2-3 Jahre online gegangen worden ist oder nichts mehr getan ist auf dem Konto, dass es dann vielleicht gelöscht wird mit Hinweis oder mit E-Mail an den jeweiligen Owner. Das würde ja Sinn machen. Dann gäbe es nicht so viele Karteileichen. Das wäre vielleicht für viele andere ganz interessant. Aber es ist ja trotzdem interessant, dass es ja Accounts gibt, die sich vielleicht irgendwann mal angemeldet haben vor Jahren, weil sie gucken wollten vielleicht, wie es geht und offenbar nie einen Cache gefunden haben und sich auch nie wieder eingeloggt haben. Ich meine, das sollte man vielleicht doch dann einfach mal rauslöschen. Ja. Das macht auch Sinn. Ja, vielleicht finden wir ja noch so ein paar interessante Sachen. Vielleicht können wir da, kriegen wir ja da mal Kommentare oder Facebook-Nachrichten. Vielleicht meldet sich ja auch der ein oder andere User mal und gibt seinen Namen bekannt, der ganz interessant ist. Ja, die meisten sind ja eher so aus Vornamen zusammengesetzt, ne? Das gibt es ja ganz oft, dass dann so... Genau. Wie kommt denn das eigentlich, dass die Leute sich nach Lebensmitteln benennen? Weil sie das vielleicht gerne mögen. Ja, das kann sein, dass man das dann mag. Keine Ahnung. Ja, gut. Ja, wo wir jetzt schon bei den bedeutenden Namen waren, wir hatten jetzt auch ein bedeutendes Datum, 11, 12, 13, was uns wahrscheinlich jetzt lange Zeit nicht mehr erwarten wird. Ich glaube, mit 13 ist jetzt dann auch Ende, weil 12, 13, 14 gibt es ja nicht. Ja, wird schwierig, oder? Wir müssen vom Gesetzgeber her noch schnell einen Monat erfinden. Das 13. Jahresgehalt gibt's Ja, ja. also, könnte sein. Wenn jetzt nicht noch der 13. Monat hinzukommt, dann hat sich das auf jeden Fall erstmal erledigt. Das ist sehr schön. Über das eine Event habe ich ja gleich am Anfang mal berichtet, weiß ich auch gar nicht, das passte gar nicht in die Timeline, aber offensichtlich hat mich das so begeistert. Das war in Kassel. In Kassel der 11., 12., 13. von 14:15 Uhr bis 16:17 Uhr und 18 Sekunden. So ist zumindest der Name vom Event. Genau. Das ist auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Ja, Da auf hatte dem. ich mich ja gefragt, warum man nicht noch bis 19 hatte, aber das war ja genau. GC4QD33 auf dem Märchenweihnachtsmarkt. Genau. Und der Owner meinte, das verrückte Datum hätte ihn veranlasst, diese kleine kurze Event zu Ja. veranstalten. Aber da waren wir jetzt nicht, weil das ja. Eigentlich zur Tagesarbeitszeit etwas unglücklich lag, weil am helllichten Wochentag, helllichten Tag unter der Woche ist das ein bisschen Ja, schwierig. aber du warst doch bei einem anderen Event. Die haben das auf Englisch aufgezogen. Genau, das war das 11-12-13 und zwar in In Korbach, der Hansestadt Korbach. in der Hansestadt Korbach, jawohl, von Team Kölzei. Mit der GC-Nummer 4QTZ8. Ja, schön. Das war zur Abendstunde im kleinen Kreis mit lecker Essen und Aber da Sitzen. waren auch gar nicht so viel angemeldet. Es waren 30, sollten sich nur anmelden. Ja. Und es war erstaunlich, dass ich auch nicht, sonst ist doch immer so der Run, dass man gar nicht weiß, wer zuerst und wer und Wartelisten, aber es war gar nicht so wild. Ja, ich denke, dass das Datum doch den einen oder anderen, für den einen oder anderen schwierig ist, weil es halt unter der Woche ist, abends. Das ist natürlich für viele ein Problem, denke ich mal. Und zum anderen haben sich von denen, die angemeldet haben, dann auch im Vorfeld noch einige wieder abgemeldet wegen Krankheit und ähnliches. Das bringt wohl die Jahreszeit so mit sich. Ja, kann ich gerade gar nicht verstehen. Oder chronischer Unlust oder keine Ahnung. Ja, wir sind ja alle kerngesund, wir sind ja Ja. Käfer. Es ging letztendlich darum, dass die Dame des Hauses, also sprich der eine Teil des Teams, Richtig. wohl ziemlich aktiv ist und kümmert sich um Kinder, wo es, also das sind Kinder von psychisch kranken Eltern, die sie da betreut und die sich da halt um diese kümmert. Und letztendlich hatte sie einen Kalender rausgebracht für nächstes Jahr. Dieser Kalender, das Geld geht quasi diesen Kindern zugute oder diesem Projekt zugute. Und der Kalender zeigt Bilder von Lost Places. Und ich muss sagen, der Kalender war sehr schön. Ja, ich hätte sehr gerne ein Gespräch mit den Ownern geführt, nur es war halt an dem Abend ein bisschen schwierig, weil sie hatten einfach zu viel um die Ohren. Und es war dadurch, dass es wirklich eine kleine Gruppe war, ich habe nicht durchgezählt, also ich hätte nachher vielleicht auf maximal 20 oder 25 Leute geschätzt, wobei der Nachteil war, dass die Tische alle einzeln ein bisschen verteilt in der Kneipe standen, weil das irgendwie nicht organisiert werden konnte vom Restaurantbetreiber. Und dadurch war das alles ein bisschen, ja, jeder saß woanders. Ein bisschen schade. Und so wurde da leider nichts Intensiveres Also raus. hast du uns nichts mitgebracht, Ja. keine Audiodatei Nein. aus Korbach mitgebracht. Ja gut. Nein, keine Audiodatei. Ja, vielleicht passt es wann anders mal. Für die Kalender, für die Lost Place Kalender gibt es eine Internetseite und zwar nennt sich das www.susis-lostplaces.de. Darüber gibt es Informationen und auch sehr schöne Bilder von dem Ja. Kalender, die da schon reingestellt sind und man kann sie auch darüber bestellen. Uns gibt noch welche. Ja, so viel dazu. An dem Abend der Veranstaltung gab es dann noch eine Coin-Verlosung, weil es gab ja einen speziellen Coin, der zu dem Datum 11-12-13 rausgekommen war. Und dieser Coin wurde auf der Veranstaltung, auf unserer Veranstaltung noch verlost. Und das Geld ging dann auch dem guten Zweck für die Kinder Und wie zu. viel haben Sie zusammenbekommen für Es waren diesen Fall? 50 Euro nachher. Ah, schön. Also bei 50 Euro müssen mindestens 25 Teilnehmer gewesen sein, denn es waren 2 Euro Einsatz gefordert. Genau, Schön. ja. Ja, ist ja immer wieder gut, dass es auch positive Ja. Nachrichten in Bezug auf und mit Geocaching gibt. Und ich finde, also kannst du mir nochmal die Seite sagen? www. www.susis, Ja. Susies-lostplaces.de. Ja, auf der Internetseite kann man sich auch nochmal erkundigen, eine Bestellung tätigen und sich auch angucken, was einen dann erwartet. Das sind ganz nette Aufnahmen, also zu jedem Monat. Ja, die Bilder sind wirklich gut gemacht. Das ist ja schon so, dass Geocaching und Fotografie auch doch so ein bisschen zusammenhängt. Das stimmt. Oder? Das stimmt. Vielleicht, ja, okay, Geocaching scheint mittlerweile mit allem zusammenzuhängen. Genau, könnte sein. Hast du dann gleich den Ausflug nach Korbach genutzt, um auch Caches zu finden? Na sicher, wir haben dann sowohl in Korbach, haben wir dann im Anschluss noch ein paar, ich glaube zwei oder drei Caches besucht. Und dann auf der weiteren Heimfahrt, weil in Korbach selber war das Korbach 1 der Stadtpark. Aha. Dann Korbachs erster Leitplanken-Cache. Im Anschluss noch herzlich willkommen in Korbach. Das war allerdings Süd. Der besteht, soweit ich das verstanden habe, aus drei Teilen. Aber dieser lag halt noch auf der Strecke. Ja. Und von da aus ging es dann weiter Richtung Heimat. Und dann haben wir nochmal angehalten in Sachsenhausen. Mhm. Waldeck Sachsenhausen. Und da gab es dann noch den Cache Die Kirche. Dann Nordhessens Retter in Gelb. Ja, was ist denn das? ADAC? Ich vermute es. Nee, es war eine Wache, glaube ich. Es war eine Rettungswache, aber es stand, oder es war auf jeden Fall eine Wachstation. Es stand aber nichts weiter dran. Wer ist denn gelb? Normalerweise ist der ADAC, ich wüsste sonst nicht, aber es gibt auch gelbe Rettungswagen. Die gibt es auch. Korbach hat das verstärkt. Die kommen aus dem, da gibt es eine private Organisation, die aber retten darf. Also ähnlich wie ASB oder Rotes Kreuz. Okay. Ja, die haben auch, glaube ich, ein speziell ausgerüstetes Allradfahrzeug, wie ich das verstanden habe. Ah ja. Da extra umgebauter Krankenwagen oder ausgebauter Krankenwagen. Da können die, glaube ich, auch sowas wie Katastrophenschutzhilfe leisten und ähnliches. Ah ja, da. Ja. Und dann ging es noch ein bisschen weiter an der Bahn lang. Da war ein alter Bahndamm. Den hat man ausgebaut oder umgebaut zu einem Radweg, ein geteerter Radweg. Das war wirklich schön gemacht, muss man echt sagen. Und das ließ sich auch im Dunkeln von daher da sehr gut laufen. Und an diesem Radweg oder ehemaligen Radweg gab es dann noch First Prepaid. Das war die erste Station, die war noch im Wohnbereich, im Wohngebiet. Die nächste war dann die Ederseebahn, Bahnhof Sachsenhausen. Und auf dem Weg dahin, oder vielmehr, da war auch der alte Bahnhof von Sachsenhausen, was inzwischen ein sehr schön umgebautes privates Haus ist. Ja. Ein Stückchen weiter gab es dann noch die Ederseebahn S200. Das war die letzte Station an dem Bahndamm oder an dem alten Bahndamm. Und dann haben wir in Sachsenhausen selber noch den Cache gefunden, der sich die Halle nannte, was eine alte leerstehende Halle ist. Vermutlich ein ehemaliges Feinkostgeschäft der Firma Albrecht. Feinkost Albrecht. Genau. Okay. Dann war die Mitternachtsrunde, das heißt, dann war der eigentliche Eventtag, sprich der 11., 12., 13. zu Ende, weil die nächsten zwei Caches, die fanden wir dann, einen noch in Sachsenhausen allerdings noch, das war um kurz nach 12, das war der erste Sachsenhäuser Cache. Und den letzten dann in Netze, das war die Ederseebahn, der Bahnhof in Netze. Auch am ehemaligen Bahndamm. Also war auch ein umgebauter Fahrradweg oder ähnliches, ließ sich auch sehr gut laufen. Und das ging alles, weil es war ja dunkel, oder? Es ging alles sehr gut. Also der Bahndamm an sich selber war indirekt beleuchtet, das war wirklich schön gemacht. Also die waren aufgrund dessen, weil wir da in dem ersten Teil im Wohngebiet waren, waren oben die Straßen beleuchtet und das Licht schien bis runter. Das ließ sich also echt toll. Und dadurch, dass wir durch keinen großartigen Knetsch und ähnliches oder Unterholzstiefel mussten, war das gar kein Problem. Hm. Das einzige war die letzte Station, der Bahnhof Netze, das war, da sind wir von unten mit dem Auto natürlich von der Straße her dran gekommen und mussten dann, das war eine Brücke, direkt auf dieser Brücke quasi war der Cache oben und dann ging es dann halt einmal die Böschung hoch und anschließend wieder runter. Da konnte man sich nochmal ein paar Spuren holen, damit wir auch beweisen konnten, dass wir nach dem Event noch cachen waren. Aber die waren alle ohne Probleme zu finden und es waren auch mit dem Auto sehr gute Parkmöglichkeiten immer in der Nähe. Also es war kein Thema. Also wo du jetzt gerade Korbach und hier Rettungswache Waldeck sagst, da hatte ich mich ja jetzt vor ein paar Tagen sehr gefreut, dass wir nächstes Jahr ein Mega-Event in der Gegend haben. Aber nur deshalb, weil das wahrscheinlich so ein freudscher Verhörer war, weil ich gedacht habe, hey, Waldeck, klasse. Nein, es war Waldbeck. Ja. Es hätte mich auch gewundert, dass Korbach an die niederländische Grenze angrenzt. Tippitippitapp im Gelderland. Und dann hieß es irgendwie ein Geocaching-Event in Waalbeek mit Bertha. Und ich habe natürlich gleich das gehört, was ich kenne, also in Waldeck. Und ja, war da nichts mit Mega-Event 2014. Ist doch nicht in Ist doch Nordhessen. ein Stückchen weiter. Ist ein bisschen weiter, also. Es ist auf der gleichen Höhe, Na bitte. noch ein bisschen weiter nach links als sonst. Also Nordhessen grenzt noch nicht an die Niederlande, An Holland. es sei denn, wenn der 13. Monat eingeführt wird, dass dann noch sich auch in diesem Sinne Änderungen ergeben werden bis 2014. Vielleicht rückt ja Holland näher, wenn der Wasserspiegel Ja. steigt. Das wollen wir mal nicht hoffen. Naja, und so findet halt eben das Mega-Event auch Einzug in unseren Podcast unter den Listing GC4RJTV, auch wenn es nicht in Nordhessen ist. Aber da ist halt ein Buchstabe gedreht. Hört sich aber sehr interessant an. Vielleicht fahren wir da mal hin, hä? Ja, könnte man sich mal überlegen. Ja, komm. Ist ja auch bestimmt, man kann es ja auch verbinden und es ist ja auch nicht so weit weg und sicherlich Mit sehr was? schön. Verbinden? Na gut. Weihnachtsgeschenke hast du schon alle? Bis jetzt habe ich eins, was ganz wichtig ist, das brauche ich morgen. Da wird gewichtelt Ach, stimmt. auf dem Event vom Chefkoch Dano und zwar Im im Himmel, Himmel. ja. Aha. Passt doch immer Ja. gut. In einem sehr schönen kleinen Kreis. Und das macht bestimmt auch Ist ein Spaß. kleines Event. Ist ein kleines Event mit maximal 30 Teilnehmern, ja. Ja, das wird bestimmt ganz nett. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil man dann auch wirklich mal, das hat den Vorteil, dass man auch eher mal zusammensitzen und schnuddeln kann. Und ich denke mal, da kommt, ist einfach mal angenehmer, als wenn da über 100 Leute hinkommen immer. Dann ist das so ein Massenauflauf. Und die 30 Leute sitzen auch in einem kleinen, separaten Raum. Das heißt, die verrückten Dosensucher sind dann alle unter sich und belästigen nicht normale, in Um Anführungszeichen. Himmels Willen, Ja. GC4RMGX heißt das Event morgen. Es Ja. ist jetzt auch wieder enabled, es war ja zwischendurch schon disabled. Dann haben wieder sind wieder welche abgesprungen, hä? Dadurch, dass es auf 30 Leute beschränkt war, hatte das der Owner den Anmeldestopp gemacht. Und jetzt sind aber da wohl auch Leute krank geworden und dann wurde das Listing wieder freigeschaltet heute Ja, und um noch Nachrückern eventuell die Möglichkeit zu geben, ja, nochmal aber ich reinzurutschen. weiß gar nicht, ist Oder das was heißt? denn so disabled, wenn dann genug Leute sind? Ich meine, die Idee ist ja gar nicht schlecht. Habe ich aber so jetzt auch noch nicht gesehen, dass jemand das dann zumacht, aber okay. Also ich finde es, wahrscheinlich ist es die sinnvollste Variante, weil man kann ja bei Events immer reinschreiben, maximale Teilnehmerzahl, so und so viele. Und es gibt ja doch immer noch genügend, die entweder sich wenigstens im Vorfeld noch anfragen oder erfragen, ob sie kommen dürfen, aber es gibt ja auch jede Menge, die einfach hinkommen und ohne anzumelden oder sonst was. Und dann kommen immer die eigentlich in Schwierigkeiten, die sich regulär tagelang vorher angemeldet haben und dann pünktlich zur Uhrzeit erscheinen und Edge, man kann dann draußen stehen bleiben, so ungefähr. Und das ist das, was mich eigentlich wirklich ärgert, wobei ich glaube, dass das hier bei dem Event definitiv nicht passiert, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist in Korbach jetzt auch nicht passiert. Das hatte mich doch sehr irritiert. Ja, also, Irgendwie wie wollten. gesagt, Wochentag, ich denke mal, das spielt eine Rolle Ach und so, das kann ja. sein. Ich denke, dass der Wochentag echt ein Thema ist, weil bis jetzt kenne ich die Events eigentlich alle nur am Wochenende, wo die Leute auch Zeit haben hinzukommen. Ja, Und aber. könnte mir vorstellen, dass es da deutlich voller bzw. schneller voll gewesen wäre, wenn es am Aber Wochenende hier bei gewesen den wäre. 30 Leuten, das wäre jetzt wirklich mal interessant, was da morgen passiert. Und ob da dann doch noch, wie man das so kennt, leider aus letzten Event-Erfahrungen, dass dann trotzdem noch mal 10 kommen, die sowieso nicht angemeldet sind und dann sich da so Breit einschleichen. machen. Ich meine, wir kennen es Ja. von unseren eigenen Events auch und dann am besten noch Leute, die kommen, nicht angemeldet sind und sich dann beschweren, dass kein Platz ist. Das ist natürlich nicht so schön. Also ich werde mir für morgen auf jeden Fall festhalten oder überhaupt, dass ich definitiv deutlich früher hingehe, als das eigentliche Event stattfindet. Ja, aber es kann ja auch nicht sein, dass ich eine Stunde vorher da sein muss, um mir einen Platz zu finden. Ja, ist aber inzwischen scheinbar gang und gäbe. Ich glaube zwar, dass das hier nicht der Fall ist, also ich gehe mal auf jeden Fall davon aus, dass jeder, der ein Geschenk mitbringt, auch einen Tisch, einen Stuhl bekommt, ja, einen Sitzplatz bekommt. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass das ohne weiteres klappt. Aber da man ja im Allgemeinen auch weiß, dass die Leute da schon einige deutlich früher dahin kommen und da es ja auch schon um 5 oder um 4 dunkel wird, was soll's, dann kann man ja früher hingehen. Ja. Also es war auf dem Event, auf dem gestrigen Event auch so, dass die ersten schon eine gute Stunde vorher da waren. Und der Owner aber glücklicherweise wohl auch. Was ich halt immer sehr unglücklich finde. Im Ganzen finde ich es einfach doof. Naja, es ist auch ein bisschen komisch, wenn man dann Tische... Ich finde, man sagt eine Uhrzeit und möchte dann auch selber als Owner zu einer gewissen Zeit da sein und nicht schon einfach... Dann verstehe ich das Ganze nicht. Dann kann man auch von vornherein reinschreiben, 18 Uhr. Aber dann kommen die Leute wahrscheinlich um 5 oder um 4. Doch, ja, ich nehme an, dass sie dann noch früher kommen. Das Problem ist ja auch nicht, wenn man in einem eigenen Raum ist, wo man... den man jetzt nur so hat und wo man rein kann. Oftmals sind ja Tische in Restaurants reserviert. Und ja, ich finde, dass man damit auch den Gastwirt nicht so einen Gefallen tut, ja, indem man noch eine Stunde vorher dann kommt. Weil der Tisch ja nicht ab 4 reserviert ist, sondern ab 5. Man tut weder dem Owner einen Gefallen, die Leute, die sich angemeldet haben, sollten sowieso dann kommen und die, die sich nicht angemeldet hatten, sollten dann vielleicht auch wegbleiben. Da ist ja auch nicht schlimm und man sollte, wenn man kommt, da, wenn man eine Viertelstunde früher kommt, ja, okay, wenn man jetzt eine halbe Stunde früher kommt, das ist aber schon die Schmerzgrenze und ich finde, wer eine Stunde früher kommt, das ist unverschämt. Also das ist genauso unfreundlich, wie eine Stunde später zu kommen. Also irgendwo sind da auch mal Sachen, die sich auch nicht gehören, weil man dem Owner da auch nichts Gutes tut und das auch bei dem Gastwirt ja irgendwie blöd ankommt, weil der Owner ja immer mit dem Gastwirt was ausgemacht hat und dann gibt's immer wieder Leute, denen ist das total egal und die realisieren aber, glaube ich, auch gar nicht, was sie da machen. Und vielleicht muss man das denen auch einfach sagen und als Owner will man auch nicht die Leute irgendwie sich mit denen da rumärgern oder mit denen streiten. Aber es ist auch nicht so schön, dass da Leute drinnen sitzen, die sich gar nicht angemeldet haben und die dann auf die Idee kommen, ich komme jetzt zu dem Event, weil das ist ja ausgeschrieben und ich finde es ganz toll und ich habe heute Abend eh nichts zu tun. Man kann ja schon mal so ein bisschen planen. Es ist ja jetzt nicht mehr so, dass das vielleicht mal 10 Leute betrifft oder 20. Auf manchen Events kommen 80. Und wenn du dann Tische bestellt hast und sind nachher 120, dann hast du aber schon ein Problem. Ja, und das ist einfach schlecht, weil deswegen soll man sich ja anmelden und das hat auch einfach keinen, das ist, hat ja auch keinen Wert und das ist totaler Schwachsinn. Jeder kann ja seinen Terminplan überblicken und sollte man davon mal abgesehen wirklich spontan Lust haben, entweder gehe ich dann dahin und stelle mich dann dahin erstmal und warte ab und komme nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher als unangemeldeter Teilnehmer und nehme dann Plätze weg von Leuten, die sich da ordnungsgemäß angemeldet haben. Das ist für mich eine absolute Unverschämtheit. Ich finde das eine Frechheit. Sowas kann man einfach nicht machen. Also wie gesagt, wenn dann zwar von mir aus vorbeikommen oder hinkommen, aber dann würde ich auf jeden Fall nach der Veranstaltungszeit, nach der offiziellen Veranstaltungszeit kommen. Dann kann man auch sicherlich mal vorbeikommen. Darum geht's gar nicht. Ja, oder man muss hinkommen, sich ins Buch eintragen und wieder gehen. Und wieder gehen, genau. Oder vielleicht im Vorfeld anfragen noch höflich, kurzfristig. Du sagst, komm, es passt mir doch noch. Ich frage direkt per Mail den Owner, gibt's noch eine Möglichkeit oder ähnliches. Ja, aber die Owner wollen ja da nicht absagen. Das hatten wir ja bei einem Event, der hat dann auch gesagt, ich will ja keinem absagen. Ja, natürlich. Aber das hat ja keinen Sinn, keinem absagen zu wollen, weil das ganze Event darunter leidet. Ja, da muss man einfach konsequent genug sein als Owner, sonst funktioniert es halt auch wieder nicht. Dann, Na, dann muss man vielleicht denen auch sagen, wenn du jetzt trotzdem noch kommst, kannst du nicht erwarten, dass du da einen Platz kriegst, weil ich habe so und so viel reserviert und die sind jetzt durch, die Sachen. Also, und das ist einfach nicht ganz in Ordnung, was da auf manchen Events läuft. Ja. Und macht dann sicherlich auch keinen Spaß mehr und naja, das muss jeder selber wissen, manche mögen das ja und manche kommen ja auch gerne eine Stunde früher, vielleicht haben die auch sonst nichts anderes mehr in ihrem Leben zu tun, sind dann froh, dass sie zu Hause rauskommen und eine Stunde früher auf einem Geocaching-Event sitzen können, ja, okay, muss man respektieren. In diesem Sinne. Macht was draus. Wolltest du wieder Schlussende aussagen? Schlussende aus. Mir fiel es wenigstens ein, das ist auch schon mal viel wert. Okay.